Was ist Deutsch? Von Horst Mahler. Geschrieben in der Justizvollzugsanstalt Brandenburg im Frühjahr 2018. Gesprochen und mit musikalischen Randbemerkungen versehen von Imke Barnstedt. Wir Deutschen sind das Volk der Dichter und Denker, sagt man. Aber was sagt das schon? Die schlimmsten Deutschen sind die, die glauben, wenn sie statt Weihnachten Julfest sagen, haben sie die Frage bereits beantwortet. Sie beweisen jedoch damit, dass sie nur noch das Leichengift des deutschen Geistes im Schädel haben, der Geist aber ihnen entflohen ist. Man halte sich auch fern von jenen, die in der Antwort auf diese Frage Erbauung suchen und Erkenntnis scheuen, weil Erlangung derselben saure Arbeit ist und keinen, wie man so schön sagt, Spaß macht. Die blutigsten Kriege der Weltgeschichte sind von unseren Feinden geführt worden gegen den deutschen Geist, um diesen zu töten. Und in der Weltgeschichte, sagt der deutsche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel, geht es vernünftig zu. Was aber ist die Vernunft der Todesdrohungen gegen den deutschen Geist? Was deutscher Geist ist, das wusste der Jude Nahum Goldmann, den sie den König der Diaspora nannten. Nahum Goldmann lebte von 1895 bis 1982. Er sagte über unser Volk, Zitat aus seiner Schrift »Der Geist des Militarismus«, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart-Berlin, 1915, Seite 28 und folgende. Da heißt es, »Der individualistische Geist hatte England innerlich an den Rand des Abgrunds gebracht. Eine Reaktion musste kommen. Sie kam. Ein neuer Geist begann, sich in England Bahn zu brechen. Seine Vorkämpfer waren die Theoretiker des Chartismus.« Chartismus ist der Name einer politischen Reformbewegung im England der 30er und 40er Jahre des 19. Jahrhunderts. Vorkämpfer waren auch die christlichen Sozialisten, waren die Führer der Genossenschaftsbewegung, vor allem Carlyle. Thomas Carlyle, 1795 bis 1881, war ein schottischer Philosoph, Historiker, Satiriker, Übersetzer, Essayist und Lehrer. Die Gedankenrichtung, die diese Vorkämpfer vertraten, war die soziale, historische, organische, was dasselbe bedeutet wie die militaristische, die deutsche. Das beherrschende Erlebnis im Leben dieses großen Schotten Carlyle war die innere Überwindung der individualistischen französischen Aufklärungsphilosophie, der atomistischen englischen Nationalökonomie und die Entdeckung der organischen, synthetischen, also ganzheitlichen, deutschen Philosophie. Carlyle war begeisterter Bewunderer deutschen Wesens, glühender Anhänger der Ideen der deutschen Philosophie. Alle Männer und Richtungen im England des 19. Jahrhunderts, die von schöpferischer Bedeutung sind, stehen unter dem Einfluss Carlyles, unter dem Einfluss deutschen Geistes. Wäre dieser Prozess friedlich weitergegangen, er hätte schließlich mit der völligen Überwindung des alten individualistischen Geistes geendet. Die Vertreter dieses Geistes spürten es sehr wohl. Als sie friedlich ihre Position nicht mehr wahren konnten, entfesselten sie den Krieg, der Deutschland und den militärischen Geist vernichten sollte. Nahum Goldmann spricht hier vom Ersten Weltkrieg. Die Parole »Nieder mit dem Militarismus« verkörpert in diesem Kriege das rückschrittliche Element. Ein Sieg dieser Parole wäre ein Sieg des 17. und 18. Jahrhunderts über das 19. und 20. Weil Deutschland das fortschrittliche Prinzip verkörpert, ist es des Sieges sicher,

und die leiden müssen, um schaffen zu können. Hier enden die Zitate aus den Schriften Nahum Goldmanns. Der deutsche Geist ist der Geist der Freiheit, und darin ist ihm kein anderer Volksgeist gleich. Freiheit beginnt mit dem Wissen ihres Begriffs. Frei ist der Geist, der von nichts bestimmt ist, was er nicht selbst ist. Selbstbestimmung. Die deutschen Stämme lebten schon frei, aber sie wussten es noch nicht. Das Christentum kam über sie als Unfreiheit, indem sich die katholische Kirche als Lehre, Dogma, setzte, die als Wahrheit nur durch das Wort der Priesterschaft an die Gläubigen kam und freies Denken auf dem Scheiterhaufen endete. Die Bedeutung Martin Luthers ist, dass er das eigene Denken der Gläubigen als zuständig für die Erkenntnis der Wahrheit erkannte. Aber diese Erkenntnis hatte die Unfreiheit noch an sich, indem Luther sie an die Bibellektüre kettete, so dass der Geist noch nicht unabhängig bei sich war. Die Bibel, ein äußerer Gegenstand, war für das Denken die absolute Autorität, noch nicht das Denken als solches. Die Freiheit ist das Denken nur an sich selbst, am Denken des Denkens. Das ist der Begriff der Philosophie, die an dieser Freiheit erst in dem deutschen Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel zu sich gekommen ist. Dieses freie Selbstbewusstsein kann nicht mehr denken, dass Gott nicht ist. Denn Gott ist Geist. Neues Testament, Johannes 4, Vers 24. Und Geist ist Denken. Und das Denken kann nicht denken, dass es nicht ist. Wie Descartes sagt, cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Damit hat Hegel Gott aus dem Jenseits in das Diesseits geholt, was gleichbedeutend ist mit dem Tod Jahwes, der sich von den Völkern, den Goyim, trennt und sie deshalb zur Schlachtung hingeben will, dass ihre Leichname gen Himmel stinken und die Berge vom Blute fließen. Siehe im Alten Testament Jesaja 34, Vers 2 und 3. Jahwe ist an sich, unerkannt, der Endliche, also der endende Gott. Nur er kann sich ein Volk erwählen, damit es alle anderen Völker zur Schlachtung führe. Denn wüsste er, wie der Gott der Christenheit, dass alle Völker seine Kinder sind, würde er sie ungeachtet ihrer Unarten lieben und nicht ihren Tod wünschen. Einem Gott, der wähnt, die Völker schlachten zu müssen und erst dadurch wahrer Gott sein werde, dem kann der Mensch entgegenhalten, dass er, als getrennt von Gott, dessen Existenz leugnen kann, ohne sich dadurch selbst zu vernichten. Das ist der Atheismus. Aus einem offenen Brief an Daniel Goldhagen. Daniel Goldhagen, geboren 1959, ist ein amerikanisch-jüdischer Politikwissenschaftler. Er schrieb über das deutsche Volk das Buch Hitlers willige Vollstrecker. Nun das Zitat aus dem offenen Brief aus dem Jahre 2000, Seite 18 bis 20. Der Atheismus der Moderne erweist sich als Sieg des jüdischen Prinzips. Die Juden haben noch ihren Gott, Jahwe. Die Völker des Abendlandes sind gottlos und deshalb zu vertilgen. An ihnen wird der Bann vorläufig nicht mit dem Schwert, sondern noch mit der Durcheinanderwirbelung der Völker vollzogen, durch die diese ihre sich selbst Gleichheit als Volk, Staat und Nation verlieren, bis sie nur noch, wie Friedrich Nietzsche sagt, Pöbelmischmasch sind. Eine Bakterienkultur, die Menschen zu Mehrwerterzeugern und Konsumtierchen mutiert. In dieser Bevölkerungsmasse verliert aber auch jeder Einzelne seine Sich-Selbst-Gleichheit. Sein Ich-Bewusstsein weiß er nicht mehr, wer er ist. Denn die Substanz des Einzelnen ist der Geist seines Volkes. Alles, was er ist er durch den Geist seines Volkes. Die Auflösung der Völker zeigt sich am deutlichsten im Anstieg der psychischen Erkrankungen weltweit. Im Endstadium dieses Verfalls bleibt dem Einzelnen nur seine körperliche Kraft und ihr Verstärkungsmittel, als da sind Schlag, Schuss oder Stichwaffen. Diese kann er für den Versuch einsetzen, sich selbst zu definieren, ein Ich-Bewusstsein zu erlangen. Die Zerstörung der Völker durch das jüdische Prinzip ist so notwendig begleitet von der gewaltfundierten Bildung von Mikroethnien, Banden, mafiotische Verbrecherorganisationen, milizionäre Strukturen im politischen Parteienkampf, parastaatliche religiöse Sekten und dergleichen mehr. Die Mikroethnie treibt aber, wie die Sippe zum Stamm, über sich hinaus. Rassische und religiöse Differenzierungen wirken als Klammer bei der Zusammenfassung der Mikroethnien zu kampfstärkeren Verbänden. Ihr Erscheinen wiederum beschleunigt die Zersetzung des staatlichen Gewaltmonopols, damit der Nation und letztlich des Volkes. Dadurch erfährt die Mikroethnisierung einen neuerlichen Schub und so weiter und so fort. Kennzeichnend für die entstehenden Mikroethnien ist, dass sie für ihre geistige Ausstattung auf Versatzstücke längst geschlagener Schlachten des Geistes zurückgreifen und dadurch das Gepräge von Sekten annehmen, die eben, weil sie mit abgelegtem Geist werben, keine das Volk erfassende propagandistische Kraft entfalten, sondern nur Nährboden für Spaltpilze liefern. Dieser sich selbst verstärkende Verfall ist das Wesen der Dekadenz. An allen Fronten ist das Feldzeichen der jüdischen Weltwirtschaft die Dekadenz. Jüdische Weltwirtschaft ist ein Begriff von Dr. Reinhold Oberlercher. Diese jüdische Weltwirtschaft kann nicht die Quelle und Kraft der Erneuerung sein. Sie kann aber auch nicht von sich aus abtreten, sie muss gestürzt und zerschlagen werden. Sie kann nur gestürzt und zerschlagen werden durch eine geistige Bewegung, die die Völker und Nationen auf gefestigter, nämlich geistiger Grundlage wiederherstellt. Der geschichtliche Augenblick der Überwindung des Judaismus wird der Zusammenbruch des globalen Finanzschwindels sein, in den sich die sogenannte Ostküste verstrickt hat. Warum ich der Judenheit die Erneuerungsfähigkeit abspreche. Das Volksein der Judenheit in der Zerstreuung ist untrennbar mit der Auserwähltheit gesetzt. Denn Juda, Israel, ist als Volk nur, indem es sich von anderen Völkern unterscheidet. Und es kann sich als raumloses Volk von seinen Wirtsvölkern nur durch seinen exklusiven Kultus unterscheiden. Ein sesshaftes Volk ist eine unproblematische Ethnie, eine durch Blutsbande bestimmte Gemeinschaft. Die durch die Geburt vermittelte Zugehörigkeit hat ihren anschaulichen Mittelpunkt im volkseigenen Siedlungsraum, der von der Gemeinschaft erfüllt und ihre Heimat ist, in die man hineingeboren ist. Die Heimat ist der mythische Ort der Vereinigung der vielen zu einem Volk. Im ungestörten Genuss der Heimat erfährt ein Volk seine Macht, sein Anerkanntsein als Person durch andere Völker, die nicht wagen, den Heimatboden anzutasten und damit die Volksmacht zu kriegerischem Zweikampf herauszufordern. Den seit der Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahre 70 nach Christus heimatlosen Juden fehlte bis zur Gründung des Staates Israel 1948 dieser anschauliche Bezugspunkt. Erfüllte es keinen eigenen Raum mehr. Als Ethnie ist es nur durch den exklusiven Kultus bestimmbar. Die kultische Exklusivität wiederum ist bedingt durch die kultische Feindschaft gegen Andersgläubige. Das ist die unglücklichste Lage, in der sich ein Volk befinden kann. bar aller militärischen Mittel. Kann es in der zur eigenen Identitätsstiftung als feindlich bestimmten Umwelt nur durch List und Täuschung überleben? Nur die kampflose Unterwerfung bewahrt es vor dem Schwerte der Feinde. Jede Beleidigung und Erniedrigung muss es ohne Murren hinnehmen, denn der leiseste Anflug von Stolz würde den übermächtigen Feind herausfordern, was den Untergang des ganzen Volkes bedeutete. Siehe im Alten Testament, 5. Buch Mose, 20, Vers 11 bis 13. Dieser Paria-Typus ist den Juden durch Jahwe als Vergeltung für ihren Ungehorsam angedroht. Hier zeigt sich wohl am deutlichsten, dass die Kultur der Deutschen der jüdischen genau entgegengesetzt war. Ich sage entgegengesetzt war. Denn inzwischen hat sich für die Deutschen, nach zwei verheerenden Niederlagen in einem halben Jahrhundert, die Lage verkehrt. Zur militärischen Ohnmacht gesellt sich mentale Wehrlosigkeit der Deutschen gegen die Judaisierung ihrer Kultur. Das Volk der orientalischen Nomadenkrieger ist in tausendjähriger Zerstreuung zum Paria-Volk, ein Begriff von Max Weber, umgeschmolzen worden. An den germanischen Kriegern vollzog sich dieses Schicksal in wenigen Jahrzehnten, in denen das Säurebad der feindlichen Gräuelpropaganda die den Germanen eigentümliche Selbstachtung zerfraß, bis den Deutschen schließlich die Holocaust-Religion übergestülpt werden konnte. Holocaust-Religion ist ein Begriff des jüdischen Politologen Norman Finkelstein. Wie kam es zu dieser Größe des jüdischen Volkes? Nur ein einziges Mittel blieb den Juden, mit dem sie Macht ausüben konnten, das Geld. Je größer und mächtiger ihre Feinde waren, desto mehr hingen diese vom Gelde ab. Es waren Juden, die es ihnen gegen Zins liehen. Deshalb ist der Geldhunger der Juden unersättlich. Deshalb ist auch der Geiz ihr Kardinallaster. Ihnen als Juden, Herr Goldhagen, ist das alles längst geläufig. Sicher belächeln Sie uns Deutsche, die sich überhaupt nicht mehr trauen, das Sonderverhältnis der Juden zum Geld auszusprechen. Denn das gilt im Umerziehungsdeutschland schon als antisemitische Hetze. Ja, ich vermute sogar, dass es Juden sind, die dieses Tabu kreiert haben und ständig verstärken. Sie verlassen sich darauf, dass wir Deutschen das Alte Testament nicht kennen. Im Alten Testament wird den Juden von Jahwe verheißen, dass sie über die anderen Völker herrschen werden. Und zwar sollen sie, nach der Überlieferung, die Herrschaft durch ihr Bankkapital erlangen. Einzige Bedingung ist, dass sie sich an sein Gesetz halten und nur ihn anbeten. Die Judenheit ist im Begriff, ihren universellen Anspruch, den der deutsche Soziologe Max Weber völlig losgelöst von den Protokollen der Weisen von Zion benennt, in einer neuen Gestalt, nämlich im Kultus der Menschenrechte, wie Phönix aus der Asche in blendender Schönheit über die Welt zu bringen. So wie die völkermörderische Kolonisierung der außereuropäischen Welt durch die europäischen Seemächte zu ihrer Rechtfertigung des Hinweises auf den am Kreuz gestorbenen Jesus von Nazareth bedurfte, so ist, wie die Gräuelpropaganda gegen den Irak, gegen Serbien, gegen Libyen, gegen den Iran oder heute, im Jahre 2018, gegen Syrien, täglich beweist, die Globalisierung der Welt durch die Geldmacht nicht zu verwirklichen, ohne die Ideologie der kriegsrechtfertigenden sogenannten Menschenrechte, die von Medienzaren in den USA erfunden worden waren, um als Kriegswaffe zuerst 1898 gegen Spanien und dann gegen Deutschland eingesetzt zu werden. Dieses unheilige Reich der jüdisch-christlichen Zweckgemeinschaft bricht jetzt zusammen. Offenbart ist ihr Blut zu Geld Geheimnis, dessen Frucht die Weltmacht des Geldes ist, in der sich das Leiden der Völker spiegelt. Dieser Befund schärft den Blick für das Rettende. Max Weber gibt einen wichtigen Hinweis. Er sagt, der Judaismus sei eine asiatische Religion. Ihr Gemeinsames sei der Erlösungsglaube. Dieser sei zwar bei den Juden nicht auf spirituelle Erwartungen gerichtet, sondern eher auf lebenspraktische Forderungen, deren Erfüllung sie von der himmlischen Macht erwarteten. Erlösungsglaube ist nicht ohne Erlösungsbedürfnis denkbar. Dieses Erlösungsbedürfnis spiegelt eine Weltanschauung wider, in der den Völkern und den Menschen eine fremdabhängige Seinsweise zugedacht ist, in der sie nicht als Freie existieren. Die Welt ist darin ein Ort der Strafversetzung. Unfähig sein Hiersein als Herausforderung zur Bewährung und als Aufforderung zur Weltdurchdringung zu begreifen, sind der asiatische Geist auf Weltflucht. Oder erhofft irdische Beglückung durch die Himmelsmacht als Belohnung für widerliche Unterwürfigkeit bis zum Sohnesmord. Nichts Eigenes ist darin. Nietzsches Frage, wozu Mensch überhaupt, bleibt hier ohne Antwort. Hier entfaltet sie ihre vernichtende Wucht. Die Völker sind die Fülle des Nichts, also selber nichts. Ihre Geschichte endet im Nichts. Buddhismus und Hinduismus sind ihre reinen Gestalten. Dem stellt sich der faustische Geist der Germanen entgegen, der der Geist der Eigenheit und der Freiheit ist. Germanen sind so sehr weltbegeistert, dass Valhalla nur die ideale Spiegelung ihrer realen Welt ist. Einer Welt voll Herausforderungen, Prüfungen und heroischer Kämpfe. Nicht nach ruhigem Genuss des Lebens steht ihr Sinn. Sie wollen Abenteuer bestehen und sich in ihren Taten bei sich fühlen und diese für sich sprechen lassen. Ihre Taten sind ihnen selbst so sehr Zweck, und nicht nur Mittel zum Zweck, dass dem Germanen der Tod in der Schlacht würdiger und daher wünschenswerter erscheint als das friedliche Aushauchen der Seele auf dem Sterbebett. Dem Asiaten sind Leben und Tod gleichgültig. Dem Germanen ist das Leben das Geliebte, der ewige Einsatz im Kampf auf Leben und Tod um Anerkennung als Person. Die Ebenbürtigkeit des Feindes und die Achtung vor ihm bestimmen den Wert der ihm abgetrotzten Anerkennung. Nicht seine Ausrottung ist das Ziel des Kampfes, auch nicht seine Unterwerfung, sondern seine mit dem Schwert errungene Achtung. Nicht die im Totschlag wirkende Stärke imponiert dem Germanen, sondern der im Kampf gegen einen Stärkeren bewiesene Mut. Meinen Sie, Herr Goldhagen, wenn Sie von einer Kultur des Todes sprechen, dieses germanische Selbstverständnis? Wohl eher nicht. Denn es ist sicherlich nicht das Selbstverständnis von Mördern und Folterknechten, wie Sie uns Deutsche nennen. Der germanische Geist erwacht in unseren Tagen aus tiefer Bewusstlosigkeit. Durch den deutschen Idealismus gestärkt, wird er die jüdische Herausforderung diesmal bestehen. Seine neue Gestalt erwächst aus der Erkenntnis, dass die germanische Volksgemeinschaft, die bewusst erfasste Rückbindung, Religio, des freien Volksgenossen in das Ganze seines Volkes, eine bestimmte Gestalt Gottes ist. Der germanische Geist erfasst, dass alle Völker, nicht nur ein auserwähltes Volk, in ihrer Unterschiedlichkeit Daseinsformen des absoluten Geistes und als solche von gleichem Wert sind. Der Schutz- und Trutzgedanke, der ein einzelnes Volk ausmacht und das Leben, die Freiheit und die Sicherheit der Volksgenossen gewährleistet, umfasst jetzt die Gemeinschaft der Völker als ein Ganzes. Nicht als materielles Ganzes unter einer Weltregierung oder, schlechter noch, unter der Fuchtel des jüdischen Spekulationskapitals, sondern als Einheit im Geiste, deren Glieder Teile eines lebendigen Ganzen und deshalb immer zugleich auch das Ganze sind. Dieses weltumstürzende Verhältnis ist in der christlichen Botschaft erst als Vorstellung und Empfindung, also in einer noch unreifen Form, vorhanden. Erst in der Philosophie des deutschen Idealismus, insbesondere von Hegel, ist es als klarer Gedanke gefasst. Dieser ist dem jüdischen Denken unzugänglich, da er mit der jüdischen Weltanschauung unvereinbar ist. Ein Jude, der die Wahrheit dieses Gedankens erkennt und in ihm lebt, ist innerlich kein Jude mehr. Er hört auch auf, äußerlich, das heißt im Kultus und im Habitus, ein Jude zu sein. In dieser Idee ist kein Volk bevorzugt und keines zurückgesetzt. Sie ist der Tod Jahwes, zuerst aber der Tod Mammons. Denn er ist die irdische Macht, gegen die die Völker zum Schutz und Trutz brüderlich zusammenstehen. Einfach, weil sie überleben wollen. Diese Idee der Einheit der Völker in ihrer Vielfalt, gegründet auf die Anerkennung jedes Volkes als Person durch jedes andere Volk, was den Kampf um Anerkennung, also auch den Krieg, einschließt, ist die Substanz des germanischen Geistes. Damit ist der Grund freigelegt, aus dem heraus immer neu die jüdische Todfeindschaft gegen den deutschen Idealismus wächst. Es ist Ihr Verdienst, Herr Goldhagen, die daraus folgende Kampfansage ohne Verstellung und ohne diplomatische Umschreibung ausgesprochen zu haben. Den germanischen Geist zum Bewusstsein seiner selbst zu bringen, dazu bedurfte es der jüdischen Herausforderung, die deshalb geschichtlich gerechtfertigt ist. So findet in ihm auch die Antination die Anerkennung, die sie aus dem Paria-Dasein erlöst und zur Person macht. Zu einer feindlichen zwar, aber doch zu einer notwendigen Existenz. Dieser Satz ist eine Folgerung aus der inneren Bewegung des Begriffs. Er ist nur dem wirklich klar und verständlich, der diese Bewegung, angeleitet durch die Hegelschen Schriften, wenigstens einmal mitvollzogen hat. Es ist müßig, sich an ihm mit der jüdischen Logik vergehen zu wollen. Der von Deutschen in der Vergangenheit unternommene Versuch, die jüdischen Menschen auf grausame Weise mit Gewalt aus der Volksgemeinschaft zu entfernen, beruhte auf einer verhängnisvollen Biologisierung des Problems. Hitler hat zu spät erkannt und in einem Gespräch gegenüber Martin Bormann bekannt, dass die Juden eine geistige Rasse sind. Darin liegt, dass der Judaismus nicht durch physische Gewalt, sondern nur geistig, also in Freiheit, überwunden werden kann. Nicht von den Juden ist eine Änderung der Geisteshaltung zu fordern, sondern von den Deutschen. Indem sie das jüdische Wesen als ihre Verneinung begreifen, machen sie sich innerlich frei vom Mammonismus in allen seinen Erscheinungsformen. Sie erlangen dadurch die geistige Fähigkeit, gleich Freiheit, zu einer Politik der Unterordnung des Geldes und damit des Marktgeschehens unter das Allgemeininteresse. Die Wirtschaft wird als Volkswirtschaft wiederhergestellt. Das heißt, die Wirtschaft wird dem Gemeinwesen dienen und damit den Einzelnen, nicht umgekehrt. In dieser Unterordnung des Marktes unter das Allgemeinwohl ist die jüdische Geldmacht gebrochen. Mit dem neuen Denken wird den Juden auch das letzte Machtmittel, das rationale Raisonnement, entgleiten. Konstruktivismus und Dekonstruktivismus werden ausgespielt haben. Zwar wird das rationale Kalkül als operative Logik der endlichen Dinge seine Bedeutung behalten, aber es wird sich nie mehr am Lebendigen und am Geist vergreifen dürfen. Nie wieder werden die Juden mit dieser Logik den Deutschen einreden können, dass Volk und Nation nur Wahngebilde, Phantasmagorien seien, dass es keine Wahrheit gebe und das Subjekt zwischen Buchdeckeln den Tod gefunden habe. Diese Erkenntnis schließt jeden Rachegedanken gegen das jüdische Volk aus. Selbst wenn sich herausstellen sollte, dass es in beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts mit seiner Geld- und Medienmacht jeweils den von den deutschen Waffen bereits erfochtenen Sieg letztlich in eine katastrophale Niederlage des Deutschen Reiches verwandelt hat. Hier enden die Zitate aus dem Brief an Daniel Goldhagen aus dem Jahre 2000. Wir, das deutsche Volk, sind gefordert. Es gilt das Wort des deutschen Dichters Emanuel Geibel. Und es mag am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesen.